Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, ließ sich vor dem Sonnenpalast Gumsu-san, der heiligen Stätte des Suche, mit den Teilnehmern des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung zum Andenken fotografieren. Zugegen waren dabei Choi Ryong-hae, Kim Suk-il, Kim Nung-ho, Park Tae-sung, der Abteilungsleiter des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas, Ri Il-pan, der erste Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes, Jun Yong-nam, der Delegationsleiter des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan, Kim Yong-ju, und die Delegationsleiterin des Vereins der koreanischen Jugend in China, Kim Yong-yo. Der Marschall Kim Jong-un überreichten ein Mann und eine Frau im Namen der Kongressteilnehmer, getragen vom Gefühl der Hochachtung und dem herzlichen Glückwunsch aller Jugendlichen des Landes, duftende Blumensträuße. Der Marschall beglückwünschte nochmals herzlich die Teilnehmer des Kongresses, die gemäß dem Vorhaben der Partei in allen Bereichen des Aufbaus des starken sozialistischen Staates die Ehre als Schöpfer des Mythos von der weltüberraschenden heroischen Jugend und Pionier der edlen sozialistischen Tugend demonstrierten und einen großen Beitrag zur Demonstration des hohen Ansehens des jugendstarken Landes leisteten und ließ sich mit ihnen zum Andenken fotografieren. Er gab seiner Überzeugung Ausdruck, dass alle Teilnehmer des Kongresses unter dem großen Banner des Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus, den Jugendverband ewig zum Jugendverband von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il weit entwickeln und an der Spitze des Malima-Tempelschaffens für Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas ihre Mission und Aufgabe als Nachwuchs und Vorhut der Partei und ihr Trupp zur Flankensicherung gerecht werden.